Kapitel 2 von Der Chancellor. Gelesen für LibriVox.org von Dirk Weber Reinberg. Am 28. September. Ich erwähnte schon, dass der Kapitän des Chancellor Huntley heißt. Mit Vornamen John Silas. Er ist ein Schotte aus Dundee, gegen 50 Jahre alt und macht den Eindruck eines erfahrenen Ozeanschiffers. Bei nur mittlerer Körpergröße sind seine Schultern nicht breit, sein Kopf, den er aus Gewohnheit immer nach der linken Seite neigt, etwas klein. Ohne Physiognomiker ersten Ranges zu sein, glaube ich schon, trotzdem ich Captain Huntley erst seit wenigen Stunden kenne, ein Urteil über denselben abgeben zu können. Dass Silas Huntley das Aussehen eines guten Seemanns habe und in seinem Fache wohlunterrichtet sei, dem widerspreche ich nicht. Dass in diesem Manne aber ein fester Charakter stecke, der unbeugsam jeder Prüfung entgegenträte, nein, das ist nicht möglich. In der Tat erscheint die Haltung des Kapitäns etwas schwerfällig, sein Körper ziemlich abgespannt. Er ist nachlässig, das sieht man an seinem unsicheren Blicke, den passiven Bewegungen der Arme und seinem Schwanken, bei dem er von einem Bein auf das andere fällt. Dieser Mann ist nicht energisch, kann es nicht sein, nicht einmal starkköpfig, denn seine Augen haben kein Feuer, sein Kinn ist fein und weich und seine Hände scheinen sich gar nicht ballen zu können. Außerdem fällt mir an ihm noch ein eigentümliches Wesen auf, das ich mir noch nicht zu erklären vermag, doch werde ich ihm auch ferner diejenige Aufmerksamkeit schenken, welche der Befehlshaber eines Schiffes verdient, auf dem er sich nach Gott den Nächsten nennt. Wenn ich nicht irre, befindet sich aber zwischen Gott und Silas Huntley noch ein anderer an Bord, der gegebenenfalls eine hervorragende Stelle einzunehmen bestimmt scheint. Das ist der zweite Offizier des Chancellor, den ich noch nicht genügend studiert habe und von dem zu sprechen ich mir für später vorbehalte. Die Besatzung des Chancellor besteht aus Captain Huntley, dem zweiten Offizier Robert Curtis, dem Leutnant Walter, dem Hochbootsmann und 14 Matrosen, lauter Engländer oder Schotten. Zusammen also 18 Seeleute, eine Anzahl, welche zur Führung eines Dreimasters von 900 Tonnen Gehalt völlig hinreichend ist. Die Männer scheinen ihr Geschäft alle gut zu verstehen. Was ich bis jetzt davon sah, beschränkt sich freilich darauf, dass sie unter dem Kommando des zweiten Offiziers in dem engen Fahrwasser vor Charleston sehr geschickt manövrierten. Ich vervollständige das Verzeichnis der auf dem Chancellor eingeschifften Personen durch Erwähnung des Steward Hobbart, des Negerkochs Jingstrop und durch Hinzufügen einer Liste der Passagiere. Von letzteren zähle ich, wenn ich mich einrechne, 8 Personen. Noch kenne ich sie kaum, doch werden die Eintönigkeit einer längeren Überfahrt, die kleinen Vorkommnisse jedes Tages, die unumgänglichen Berührungen mehrer in so engem Raume zusammenwohnender Leute, das natürliche Bedürfnis, seine Gedanken auszutauschen und die dem Menschenherzen eingeborene Neugier uns zeitig genug einander näher bringen. Bis jetzt haben uns noch der Wirrwarr der Einschiffung, die Besitznahme der Kabinen, die Einrichtungen, welche eine Reise von 3 bis 4 Wochen nötig macht, und verschiedenerlei andere Geschäfte noch voneinander ferngehalten. Gestern und heute erschienen noch nicht einmal alle bei Tische, und vielleicht leiden einige an der Seekrankheit. Noch habe ich sie nicht einmal alle gesehen, weiß aber, dass sich unter den Passagieren 2 Damen befinden, die in der hintersten Kabine wohnen, deren Fenster in dem Spiegel des Fahrzeugs angebracht sind. Hier folge eine Liste, wie ich sie der Schiffsrolle entnehme. Mr. und Mrs. Kerr, Amerikaner aus Buffalo. Miss Herbey, Engländerin, Gesellschaftsdame der Mrs. Kerr. Mr. Letourneur und Sohn André Letourneur, Franzosen aus Havre. William Falsten, Ingenieur aus Manchester und John Ruby, Kaufmann aus Cardiff, beide Engländer. Endlich J.R. Kesalon aus London, der Verfasser dieser Zeilen. Ende von Kapitel 2. Diese Aufnahme ist gemeinfrei.